Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ich begrüße euch zur vierten Vorstandssitzung des 17. Landesvorstands der Piratenpartei NRW heute am Donnerstag, 29.05. Am Feiertag. Mein Name ist Marco, ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll macht ihr alle zusammen so ein bisschen. Anwesend sind der Christoph, die Janine, die Vako und die Isan. Und als erstes hätten wir das Protokoll in der letzten Sitzung. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann geht es direkt weiter mit unseren Berichten. Wir hatten am 18. Mai, am Sonntag, eine LAFO-Klausur in der LGS. Am 19. Mai hatte ich Kreisvorstandssitzung Düsseldorf. Dann habe ich PM und Blogbeitrag zur Urteilsverkündung eingestellt. War am 20. Mai zur Urteilsverkündung in Münster. Am 21. Mai war die AGÖ-Sitzung online und am 27. habe ich kleine Einführungen in unseren Helpdesk gegeben. Ansonsten Umläufe, Mail-Spams, Kalenderpflege, so die Kleinigkeiten. Das war's von mir und dann geht's direkt weiter mit Isan. Ich erschrecke mich immer noch, wenn ich schon als Zweite genannt werde. Okay, ja, ich war auch auf der LAFO-Klausur. Und nachdem Vako die PM zum Urteil des Kommunalwahlgesetzes eingestellt hat, habe ich sie mir geschnappt und auf Social Media verwurstet. Dann hatten wir AGÖA-Sitzung am 21.05. Ich war auch bei der RT-Schulung, einfach um gegen meine Alterssenilität was zu tun. Ja, dann das tägliche Social Media-Geschäft, Medientorchforsten und so weiter und so weiter. Protokoll und Ticketschubsen. Und dieses Wochenende kommt Karin zu Besuch und wir haben uns vorgenommen, dass wir uns da also auf jeden Fall viel Zeit für Social-Media-Ideen nehmen werden. Okay, danke dir. Sollte es Fragen geben zu unserem Bericht, machen wir gerne am Ende, wenn wir durch sind. Als nächstes habe ich hier die Janine. Ja, ich habe auch an der Request-Tracker-Schulung am 27. teilgenommen. Dann habe ich den Antrag von Isan gelesen, kommentiert und um mögliche Ergänzungspunkte, also habe Ergänzungspunkte festgehalten und das war es erstmal von mir. Danke dir und Christoph. Ja, also ich habe an der LAFO-Klausur teilgenommen am 18.05., an der Request, also an der Ticketsystemschulung am 27.05. auch teilgenommen. Genau, und sonst das übliche, Tickets bearbeitet, Spam gelöscht. Danke dir. Gibt's Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter mit den Statistiken. Mitgliederstand 27. Mai 1178, davon stimmberechtigt 418. Barkassenbestand und Kontostände sind aus der letzten Sitzung, lese ich jetzt nicht nochmal vor, stehen im Protokoll. Und VKV-Kontostände, falls ihr was nachschauen wollt, findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Dann mache ich weiter mit den Terminen. Am 7. Juni um 16 Uhr haben wir eine Aufstellungsversammlung in Herne. Da werde ich mit Maid vor Ort sein zum Akkreditieren und Helfen. Am 15.06. ab 10 Uhr macht Düren eine Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl. Die Einladung hat die liebe Tatjana heute noch rausgeschickt. War alles ein bisschen kurzfristig, aber hat ja noch geklappt. An die Kolleginnen, da denke ich, wird auch eine Akkreditierungshilfe zumindest benötigt. Das heißt, jemand von uns muss dahin fahren. Dann haben wir am 7.7. den Termin, die Einreichungsfrist zur Kommunalwahl für die ganzen Unterlagen bis 18 Uhr und am 14.9. ist dann die Kommunalwahl. Gut, weitere Termine der Piraten NRW findet ihr auf unserem Kalender, auf der Webseite, im Menü unter Termine. Wenn eure Stammtische, Infostände, Sitzungen dort nicht sind, bitte einmal kurz an uns mailen, an vorstand@, damit wir das eintragen können. Okay, dann geht's weiter. Anträge an den Landesvorstand, Ticket 539540, Antrag Twexit, Stilllegung des X-Accounts für Piraten NRW. Der Antrag ist vom 27. Mai von der ISAN und ich stelle ihn am besten selbst vor. Warum bin ich nicht überrascht? ja, der Gedanke hat ja schon etliche bei unseren Piraten, also nicht nur in NRW beschäftigt. Twitter bzw. X ist mittlerweile eine massiv feindselige Umgebung geworden. Und was wir festgestellt haben, ist, dass unsere Reichweite trotz so vieler Follower trotzdem nicht viel bringt. 2 bis 10 Retweets für einen Post, das kannst du vergessen. Und die enorme seelische Belastung ist, wenn man diesen Account betreut, wirklich extrem, weil es findet keine wirkliche Kommunikation mehr statt, sondern nur noch Beleidigungen. Und ich denke, wir können da unsere Botschaft von den Piraten, die können wir da einfach gar nicht mehr vermitteln, weil die Leute nicht zuhören wollen. Wir haben bei Blue Sky jetzt deutlich immer steigendere Follower und wir erreichen mit demselben Post auf Blue Sky circa 20 bis 30 Retweets, obwohl wir da deutlich weniger Follower haben. Das heißt, da ist viel mehr Leben und mehr Offenheit. Deswegen mein Antrag, dass wir den Account stilllegen, nicht löschen, weil dann kann sich jemand anders den Namen schnappen. Wir legen den still, verweisen auf unsere anderen Plattformen und machen dann da einfach ein Schloss vor. Okay, danke dir. Ergänzend möchte ich noch sagen, dass die AGÖA darüber ja auch in der letzten Sitzung gesprochen hat und daraus eben dieser Antrag geworden ist. Wir haben auch nicht das erste Mal darüber gesprochen in der AGÖA. Ja, das nur so als Ergänzung. Meinungen? Ja, also erstmal, ich bin grundsätzlich dafür. Wir hatten eine ähnliche Diskussion auch schon mal bei uns im Regionalverband Bonn-Rhein-Sieg und da gab es auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, man muss doch irgendwie noch die Leute erreichen, die auf Twitter sind, auf X sind. Aber ja, ich glaube, das ist eine Diskussion. Also ich bin auch eher dafür, obwohl ich weiß, dass viele Leute auch Bedenken haben, jetzt eine Plattform komplett auszuschließen. Darf ich kurz? Sehr gerne. Ich bin auch dafür. Und zwar hatte ich das ja auch noch ergänzt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt im Request-Tracker. Weil, also ich lese einfach mal vor, was ich jetzt hier festgehalten habe. Ich möchte um folgende Punkte, gegebenenfalls relevant wegen der Außenwirkung auf potenzielle Wählerinnen, ergänzen. Wir können keine klare Kante gegen rechts fordern und dann selbst nicht so agieren. Das ist inkonsequent und Inkonsequenz ist für mich persönlich ein No-Go. Das sollte, da habe ich halt, ne, und so weiter. Oder auch anders ausgedrückt, wir sagen oder stehen für keinen Millimeter nach rechts und nutzen aber Plattform von Faschisten. Das ist ein Widerspruch an sich. Gerade als Partei sollte man sich dann dreimal überlegen, ob man Folgendes lesen möchte. Ich finde es stark von euch, dass ihr so klare Kante gegen rechts zeigt und konsequent durchzieht. Oder aber, nee, Piraten sind unwählbar, sie unterstützen Plattformen von Faschisten. Das ist die Außenwirkung, ne? Daher ist der Nebeneffekt die Außenwirkung. Kann positiv sein, als auch negativ. Und dann habe ich natürlich, wie Isan das auch schon gerade eben angesprochen hat, als Vorschlag hinterlegt, dass man einen Abschiedspost macht und den praktisch anpinnt, wo dann die anderen Accounts verlinkt sind, zum Beispiel Blue Sky und Mastodon etc. Danke dir. Ja, Abschiedspost und eben auch auf den anderen Plattformen mitteilen, dass man jetzt auf Twitter weg ist, fände ich dann auch noch wichtig. Ich möchte jetzt unabhängig davon, dass wir das in der AGÖA besprochen haben, auch noch eine Sache dazu, also noch ein Argument gegen Twitter in den Raum schmeißen. Das müsste man in Anführungsstriche setzen, weil es ist echt ziemlich wenig, was ich da mache, aber wir haben ja als Piraten Düsseldorf auch einen Account, also vor einem Stammtisch oder vor einer Kreismitgliederversammlung gehe ich dann eben auch nochmal auf X, um das dort zu verbreiten. Ich merke, dass uns dort Tweets, Posts in die Timeline geschickt werden, die ich früher nicht lesen musste, weil wir diesen Menschen nicht folgen und die auch niemand repostet hat, denen wir folgen. Es kommen komische Antworten von komischen Bots, wenn man irgendwas postet. Und als Argument sehe ich im Prinzip auch, dass wir das unseren freiberuflichen MitarbeiterInnen eigentlich nicht zumuten sollten, was für ein Dreck auf dieser Plattform mittlerweile verbreitet wird. Der Reinhard ist entsprechend. Ja, genau. Der Reinhard möchte was sagen. Absolut nicht sehr konsequent und wird unterstützen. Schickt mir wieder mal die Zugangsdaten, dann machen wir hier was Neues in Duisburg. Das Letztere habe ich jetzt nicht verstanden. Was möchtest du, Zugangsdaten? Die entsprechenden Zugangsdaten, damit ich mitgehen kann. Wir haben ja auch einen X-Account, dann lege ich den auch still, weil er gleich was Itzelang gesagt worden trifft auch auf mich zu. Brauche ich nicht wiederholen. Schick mir die Zugangsdaten oder die Daten, wo ich mich einklicken muss, dann mache ich da was Neues für uns. Zum Kommunalwahlkampf als Auftakt. So analog zu Twitter, Isan, wäre Blue Sky oder für die Ferse, ne? Da kann man jetzt nicht einfach irgendwie, also zu Blue Sky können wir dir einen Link schicken, denke ich. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Bei Masto, da gibt es halt sehr viele Plattformen, also nicht Plattformen, sondern Server, glaube ich, heißt das. Und man muss sich da erstmal einen raussuchen. Elder, vielleicht kannst du uns genau sagen, wo wir Piraten zum Beispiel sind. Ich weiß es jetzt nicht. Um hier ein bisschen sprechen zu können, muss ich manchmal ein bisschen umschalten hier. Die NRW-Piraten haben sich den, ich glaube, NRW Social Server zugelegt. Gerade weil ja dann auch der NRW-Part mit dabei ist. Bundesweit gibt es noch ein paar andere Dinge, also ein paar andere Server, die natürlich auch noch funktionieren können. Ich weiß das nur im Moment gerade nicht auswendig, wie die Zugangsvoraussetzungen für NRW Social nochmal waren. Die haben manchmal so ein paar kleine Dinge, aber ich glaube, die müssen sogar teilweise auch freigeschaltet werden, dass man da auch einen Account überhaupt erstellen kann. Da kann ich aber gerne nochmal ein bisschen reinschauen und mal nachgucken, wie es da genau aussieht, um eventuell auch noch Untergliederungen da auch Möglichkeiten zu geben, da einen Account zu öffnen. Also falls jetzt noch keinen haben. Ja, danke dir. Aber ich denke, fast Blue Sky wäre für die Piraten Duisburg einfacher und vielleicht auch sinnvoller für die Kommunalwahl. Isan? Ja, auf jeden Fall, was du sagst. Ich denke auch, Blue Sky ist für dich, Reinhard, besser, weil es ähnelt dem Twitter sehr, nur sind die Leute da einfach freundlicher. Also mein Plan sieht so aus, wir machen jetzt nicht Knall auf Fall Schluss, sondern wir kündigen das an, so circa eine Woche oder 14 Tage. Ab dann verlässt die Piratenpartei das, dann haben die Leute noch genug Zeit, dass sich das rumspricht. Christoph, du hast eine Wortmeldung? Genau, also einerseits Blue Sky kann ich verstehen, es ist halt aktuell sehr beliebt, es ist ja prinziptechnisch wieder einfach ein Nachfolger von Twitter und während Mastodon halt von den Prinzipien wieder näher bei den Piraten liegt, mit der Dezentralisierung und besserem Schutz vor Zensur, deswegen ich würde empfehlen, beides zu nutzen, wenn überhaupt, und sich nicht nur auf Blue Sky zu versteifen. Ja, halte ich grundsätzlich auch für richtig. Hier ist gerade Tatütata. Ah ja. Nur was die Kapazitäten der Piraten Duisburg angeht, würde ich sagen, erstmal Blue Sky und dann haben sie da einen Account. Für die Ferse ist schon doch auch ein bisschen komplizierter und teilweise ein bisschen anders. Isan, wolltest du was sagen? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin da nur irgendwie dran gekommen. Okay, alles klar. Gut, gibt's sonst noch Redebedarf zu dem Antrag? Dann stimmen wir das doch ab. Christoph? Ja. Dafür? Ja. Ich auch und Isan, denke ich auch. Nee, komm, sag einmal dafür. Ich muss mir das jetzt echt nochmal überlegen. Okay, damit ist der Antrag angenommen. Macht schön Wind auf Social Media, auf allen Plattformen, dass wir das verlassen, auch durchaus. Ganz gute Argumente, die Janine da noch in dem Text mit drin hatte, kann man ja alles irgendwie verwursten. Ja, ich wollte mich übrigens hier noch bedanken bei Karin, die mir so schön den Text vorgelegt hat. Okay, weitere Anträge haben wir nicht. Dann Umlaufbeschlüsse. Da ist Okay, ein Finanzantrag, Ticket 539288, Finanzantrag, Urteilsverkündung, Organstreitverfahren, da habe ich 220 Euro beantragt für die Reise nach Münster und eine Übernachtung, dem Antrag wurde stattgegeben. Und dann hatten wir noch einen Antrag aus Duisburg, da fehlt die Raute. So. Und zwar das Postfach Duisburg betreffend. Der Antrag war von Rainer, Unterstützer war im CC. Es sind 49,90 Euro beantragt worden für ein neues Postfach, was dann auch in der Nähe ist, so dass Rainer keine großen Wege mehr in Duisburg hat. Auch diesem Antrag wurde stattgegeben. Das war's dann mit den Umlaufbeschlüssen. Aktuelles aus den Kommunen, da sehe ich einen Eintrag, Bonn-Rhein-Sieg. Genau, da kann ich kurz berichten. Also einmal, wir hatten jetzt am 25.05. eine zweite Aufstellungsversammlung, haben da jetzt noch zwei weitere Wahlkreise besetzen können, sind damit jetzt bei 18 von 33 und haben dann auch unsere Stadtratsliste aufgestellt. Genau, dem Rhein-Sieg-Kreis hatten wir eigentlich auch für eine AV eingeladen, aber da war wieder nur eine Person anwesend, damit konnte keine Wahl stattfinden. Ja, und jetzt, ja, mal schauen, was wir zum Rhein-Sieg-Kreis machen. Okay, danke dir. Jetzt kommt Hilden. Alle Stadtbezirke, Wahlkreise heißt das Wort richtig, Wahlkreise besetzen. Und ich weiß doch, dass es auch noch eine weitere Sitzung gibt. Ich müsste kurz nachgucken nach dem Termin. Da geht es aber um die Wahl des Landratskandidaten. Das ist am 22.06. um 14 Uhr. Und das da wird auch die gleiche Adresse wie, also in Hahn. Ja? Genau, Wilhelmstraße in Hahn. Okay, vielleicht kannst du das oben noch in die Termine eintragen. Mache ich. Das wäre super. Das müssten wir dann noch in den Kalender bringen. Genauso wie die AV Düren, die ist auch noch nicht. Okay, haben wir sonst noch? Den Reinhard haben wir im Sprechenraum. Ja, fangen wir mal von vorne an. Also mit dem Postfach habe ich das richtig verstanden. Ich musste auch meinen eigenen Namen anmelden und die ganzen Kosten über mein privates Konto laufen lassen. Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß nicht, war das, was der Balli gesagt hat? Ja, so wie sie das liest sich das so, als wenn der alles über meinen privaten Namen laufen lassen soll und über mein privates Konto laufen lassen muss. Ja, dann kann ich dir jetzt irgendwie nichts zu sagen, weil ich weiß jetzt nicht, was ihr beide, ihr habt doch drüber gesprochen, was mit dem Postfach ist. Ich meine, erstattet kriegst du das Geld ja in jedem Fall. Ja, das ist schon klar. Nur mir ist halt jetzt einmal, ich wollte eigentlich nicht über mein Konto laufen lassen, weil irgendwann gibt es einen anderen Büropirat, da muss ja alles umgeändert werden. Ich wollte eigentlich über das Konto vom Landesverband laufen lassen, wenn ich darf. Ja, kann ich dir jetzt nichts zu sagen. Weiß das sonst jemand? Ja. Habt ihr nicht richtig verstanden? Ja, also da wir dir dazu jetzt nicht sagen können, ob es irgendeinen Grund gibt, warum das nicht direkt über das LV-Konto geht. In der Regel weiß ich, dass das immer so funktioniert, dass das im Nachhinein erstattet wird. Ob es eine andere Möglichkeit gibt, kann ich dir nicht sagen. Da müsste ich konkret nochmal an Balli wenden. Okay. Zweite Frage, also unbedingt Kommunalberichte aus Duisburg. Punkt 1, die 417 die 510 Unterschriften für das Oberbürgermeistermandat werden wir voraussichtlich nicht bekommen, weil es fehlen noch 470. Dann, wir haben den Stadtbezirk, jetzt den Kommunalwahl 17, Homberg-Wahl, den haben wir ein Name drauf. Wir haben die Bezirksvertretung Duisburg-Homberg-Hubert-Wahl, da steht auch mein Name drauf. Wir kriegen den Kommunalwahlkreis 13, da fehlen mir noch 3 Unterschriften, die werde ich bis Samstag schaffen. Dann haben wir den auch, Meiderich ist das. Dann die Bezirksvertretung Duisburg-Meidrich haben wir nur die Hälfte der Unterschriften. Und im Kommunalwahlkreis fehlen auch noch 6 Unterschriften. Duisburg-Mitte fehlen noch 25 Unterschriften und noch circa 10 Unterschriften für den Wahlkreis. Also es sieht duster aus im Moment in Duisburg. Wir haben jetzt die Ratsliste gewählt. Wir werden jetzt die Unterschriften sammeln für die Ratsliste, die 100 Unterschriften. Mal schauen, ob wir die zusammenkriegen. Weil ab Mitte Juni falle ich da aus, weil da habe ich eine ambulante Behandlung, dann kann ich nicht mehr. Und dann müssen halt die anderen was machen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es nicht. Die politische Stimmung in Duisburg ist folgendermaßen. Duisburg-Homberg wird blau. Duisburg-Ruhrt wird wahrscheinlich blau. Duisburg-Meiderich ist so gemischt, ist eher so traditionell, würde ich sagen. Ist nicht so viel AfD. Duisburg-Mitte weiß ich nicht. Und ich frage jetzt wegen der Ratsliste, man hat Duisburg-Rheinhausen. Die werden wahrscheinlich auch blau. schauen wir mal, wie die Wahl ausgeht. So sieht es im Moment aus. Und ich habe jetzt irgendwann mal angefangen, die Kilometer dann aufzuschreiben, weil alles, was ich hier in Homburg gemacht habe, habe ich für Nöppes gemacht. Aber in der Ruhrort und Baal und Rheinhausen fangen dann aufzuschreiben. Der Baal fahre ich nicht mehr, da komme ich nicht weiter, da kriegen wir nichts. Ich werde in Rheinhausen versuchen, die Radliste zusammenzukriegen, dann sehen wir weiter. Also schreibe ich die Kilometer auf und dann kann ich machen wir daraus Wahlkampfkosten, Fahrtkosten. Ne? Wird einfach unser Budget abgezogen. Ja, okay, danke für den ausführlichen Bericht. Du hattest uns auch nochmal, glaube ich, einen Abhautermin geschickt. Also ihr habt nochmal eingeladen. Ja, der hat eigentlich nur mehr akademischen Wert, um zu gucken, ob noch jemand kommt, weil wir werden effektiv nicht mehr die Unterschriften für irgendeinen Wecker zusammenkriegen. Wir treffen uns, wir haben das mal aufgeschrieben, so beschlossen. Und dann gucken wir mal, ob sich nur eine Person meldet. Vielleicht kämen noch 20 Unterschriften für irgendeinen Wahlkreis zusammen, wenn andere Leute mitmachen. Also ich bin alleine. Nach dem 13. Juni kann ich nicht mehr sammeln wegen Krankheitsgründen. Aus. Bis jetzt mache ich und ich habe auch 70 Unterschriften zusammengekriegt. Plus 30, ich bin im Mülleimer. Die sind alle ungültig, die machen alle Unmengen von falschen Angaben, habe ich ja auf dem Zettel, das machen die alle extra. Ja, okay, also Stand der Dinge ist, ihr habt jetzt einen Wahlkreis besetzt, für den ihr auch die nötigen Unterschriften zusammenbekommt. Ja. 37. Der Wecker 17 haben wir, habe ich dir geschrieben, und die Bezirksvertretung Duisburg-Homburg-Ruhrbahn, die haben wir. Ja, und ihr meint, mit einem Wahlkreis macht es Sinn, eine Ratsliste, eine Reserveliste aufzustellen und Kommunalwahl zu machen? Wir machen einen Wahlkreis 13, habe ich noch, ja, eventuell einen Wahlkreis, wenn wir noch jemanden finden, der es macht. Weil da sind 20 Unterschriften in 2-3 Wochen, ist realistisch. Da würde ich dann eher Duisburg-Meiderich empfehlen, weil die sind sehr freundlich. Da ist nicht so viel AfD, aber hier in Homburg ist, Homburg wird kippen und Ruhrt auf jeden Fall. Das ist immer total okay. AfD. Ja, okay. Danke für die Infos. Du hattest uns das ja auch beschrieben, glaube ich. Isan, du hast eine Wortmeldung. Ich wollte das einfach mal einwerfen. Ganz egal, was dabei rumkommt, danke dir, Reinhard, für den ganzen Einsatz. Ich finde das richtig toll. Gut, haben wir denn noch was aus den Kommunen aktuell? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir hier als Tagesordnungspunkt noch die Kommunalwahl, 14. September. Da gibt es eigentlich nichts Neues zu berichten, außer vielleicht auch nochmal hier ausführlich gesagt, wir haben vor dem Verfassungsgericht gewonnen. 4 von 7 Richtern sind ebenfalls der Meinung, dass das neue Kommunalwahlgesetz explizit Paragraph 33 verfassungswidrig ist. Das bedeutet, dass die Kommunalwahl jetzt, die kommende zumindest, mit dem alten System ausgezählt wird. Saint-Luc-Duché passt seit, glaube ich, 2010 oder so hier in NRW. Okay, sonstiges Wichtiges. Ticket 539272, Vernetzungsmöglichkeit zur Kommunalwahl in NRW. Isan, du hattest das hier nochmal ins Protokoll gepackt? Ja, einfach nur, damit wir es bekannt geben, weil es richtet sich ja an alle Parteien, die angeschrieben wurden. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen bei uns, der da doch mal Interesse hat. Wenigstens weitergeben kann man es ja hier auf diese Weise. Also das ist ein Zusammenschluss, ein inoffizieller Zusammenschluss vieler kleinerer Parteien, wirklich kleiner Parteien, von denen wir noch die größte sind, die sich halt erhoffen durch die Zusammenarbeit, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen hilft. Natürlich sind Leute wie die AfD nicht dabei, keine Sorge. Also die sind schon alle eher in unsere Richtung unterwegs. Und da waren auch mal die Gedanken gemeinsamer Aktionen, weil das wohl gut ankommt. Wie gesagt, der Grundgedanke ist sehr nett. Es gibt, wie gesagt, jetzt einen Telegram-Kanal, wo man sich da einloggen kann, um zu hören, was die anderen so machen, wer das möchte. Okay, danke dir. Ich gucke gerade noch mal die Webseite von dem Forum raus. Ja, da ist sie. Ich packe die da einfach noch mal drunter, ne, damit man sich da auch noch mal schlau machen kann. Ja, klar. Es müsste noch dazu gesagt werden, die Piratenpartei war bei dem ersten Offline-Treffen dieser Vereinsgründung dabei, hat sich aber entschlossen, dort nicht Mitglied zu werden. Dennoch werden wir immer wieder angeschrieben, ob wir uns in irgendeiner Form beteiligen möchten. Und ja, im Protokoll findet ihr, wenn euch das interessiert, einen Link zu einem Telegram-Kanal. Es wird sich hier bezogen auf die Kommunalwahl, die anstehende in NRW. Ich gehe aber davon aus, dass es im Telegram-Kanal Leute aus der ganzen Bundesrepublik sind, weil so war das auch bei den Online-Treffen, an denen wir mal teilgenommen haben. Gut, gibt es dazu noch irgendwelche Wortmeldungen? Dann haben wir als nächstes Ticket 539553, Entsorgung der Flyer zur Landtagswahl 22. Wir haben auf unserer LAFO-Klausur darüber gesprochen, 12.000 Flyer aus der Landtagswahl. Ich hatte Beispiele dabei. Das Problem ist, dass auf allen Flyern Landtagswahl draufsteht, dass der QR-Code auf das Landtagswahlprogramm von 2020 verweist. Und wir sind darüber eingekommen auf der Klausur, dass wohl keinen Sinn macht, diese Flyer noch weiter zu verteilen. Ich habe das jetzt noch nicht als Antrag formuliert, weil ich ja zunächst dann auch mal den Eltern mit einbeziehen wollte, weil die Flyer bei ihm im Keller liegen, so viel ich weiß. Wir würden dann Elder einen Beschluss formulieren, dass die entsorgt werden können und die Kosten vom Landesverband übernommen werden. Ja, hier wird schon gescherzt, ob wir nicht einen Container oder sowas mal Dings, weil wir sowieso privat so ein Ding jetzt bald gebrauchen werden, aber ich glaube, so weit geht's jetzt hier nicht. Formell gibt es ja noch die noch den Beschluss, dieses NRW aufräumen. Das ist ja weiter noch da. Ich glaube, das ist auch ein Budget, was noch aktiv ist. Nur halt meine Beauftragung dabei ist raus. Das heißt also, im Grunde dürfte hier für diesen Fall nur die reine Beauftragung der Entsorgung komplett ausreichen. Ich glaube, Budget ist alles da. Ja, du sagst das so, dass du nicht mehr beauftragt bist. Ist mir neu, ehrlich gesagt. Möchtest du diese Beauftragung zurückgeben? Das war jetzt mit dem neuen Vorstand, hieß es ja auch, dass ich diesen dann auch mit rausgebe, beziehungsweise die Restdinger mit ablaufen lasse. Und das wäre jetzt auch eine Sache, die da im Grunde mit drin ist. Also daher ist es also kein Ding. Wenn ich jetzt das absolute Go habe, ganz klar, diese Flyer jetzt auch entsorgen zu dürfen, dann werde ich das auch tun. ganz klar, ich glaube, da brauchen wir auch keinen Antrag mehr dazu. Also wenn alles dann glatt ist, dann geht das. Stand halt nur im Raum, dass diese Flyer vielleicht doch noch irgendwie gebraucht werden können. Was mich halt eben gewundert hat, eben aus den Gründen, weswegen sie jetzt entsorgt werden. Weil die ja schon beim Druck schon schwierig waren, dass da überhaupt dieses mit der Landtagswahl mit drauf stand. Weil ich kann mich sogar erinnern, dass wir eigentlich vorhatten, diese eben genau eben ohne das Branding der Landtagswahl mit reinzusetzen. Und damit sie eben dann auch direkt genutzt werden, also damit sie also für spätere Wahlen noch genutzt werden können. Das ist richtig. Und das ist im Eifer des Geschäfts des Gefechts schiefgegangen. Und deswegen ist das überall auf dem Cover sozusagen gelandet. Nichtsdestotrotz denke ich, wir sollten einen Beschluss machen. Dann haben wir nämlich auch eine Ticketnummer, über die wir dann auch die Kosten abrechnen können. Aber ja, das Go hast du schon mal. Okay, sonst habe ich nichts weiter im Pad. Wir haben einen kleinen NÖ-Teil. Da würde ich auch gerne den Elder mit reinholen. Bevor wir das machen, schließe ich die Sitzung. Der nächste Termin ist der 12. Juni. Das ist wieder ein Donnerstag und wir beginnen wieder 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Und damit schließe ich die heutige Sitzung um 21.16 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank, Marco, fürs Moderieren.